Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, den wird für ihr Bemühen gedankt.